mache dich bereit, bei dir den Schöpfer zu empfangen, der große Gottessohn kommt als ein Gast zu dir gegangen. Ach, lass dein Herz durch diese Liebe rühren, hier kommt zu dir, um dich vor seinen Thron